Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Trance. Bloße Halluzination? Oder die Möglichkeit, einen Blick unter die Oberfläche der vertrauten Erscheinungen unserer Welt zu werfen? Was, wenn die Welt, die wir kennen, nur ein kleines Fragment der Wirklichkeit wäre? Ein Veranstaltungsraum in München. Ein drahtiger Nepalese, Mitte 60, sitzt auf dem Boden, die Beine über Kreuz und schlägt seine Trommel. Seinen Kopf ziert eine Krone aus Pfauenfedern. Ketten aus Samenkapseln sind um seinen Leib geschlungen, dazu Lederriemen, an denen Messingglöckchen befestigt sind. Sein Blick ist in die Ferne gerichtet, auf etwas weit außerhalb des Raumes. Der Trommelrhythmus steigert sich, der Körper des Mannes beginnt mehr und mehr zu beben. Schließlich scheint es, als säße er auf dem Rücken eines galoppierenden Pferdes. Er ist in Trance. Der Name des Mannes, Dana Shing Tamang. Er ist Heiler, ein Junkri, wie sich die Schamanen des Himalaya nennen. Er befindet sich auf einer Tour durch Europa, veranstaltet vom Mother Earth Project, das sich für die Bewahrung schamanischer Traditionen und Kulturen einsetzt. Unverzichtbar für die Arbeit des Schamanen, die Trance. Dana Shing Tamang. Trance ist eine Methode, ein Prozess, in dem der Geist durch eine andere Welt reist. In die mittlere Welt, die obere Welt und die untere Welt. Um Informationen aus verschiedenen Quellen, von verschiedenen Göttinnen und Göttern zu sammeln. Aber auch von den Ahnen, um herauszufinden, was die Krankheitsursache des Hilfesuchenden ist. Du nimmst Kontakt zu den Geistern der Ahnen und den Göttern auf, um zu heilen. Das ist Trance. Für Dana Shing Tamang ist Trance offenbar etwas Selbstverständliches. Aber er kommt aus einer der wenigen Kulturen, in der der Schamanismus in einer ununterbrochenen Tradition seit Jahrhunderten überdauert hat. In unserer rational-wissenschaftlich geprägten Welt gilt Trance als ein entrückter Bewusstseinszustand, der mit Realität wenig zu tun hat. Trance, französisch. Vom lateinischen transire, hinübergehen, überschreiten. Die Psychologie hat sich mit dem Phänomen dieses Hinübergehens in den letzten Jahrzehnten intensiver auseinandergesetzt und versucht, seine positive Wirkung auf die Selbstheilung des Menschen zu untersuchen. Therapeutische Trance. Traumarbeit, Hypnose, Meditation. Daraus haben sich Techniken wie Biofeedback oder Visualisierung entwickelt. Die ethnologische Forschung allerdings belegt, dass Trance schon seit Jahrtausenden zum religiösen und therapeutischen Repertoire in mindestens 90% aller menschlichen Kulturen gehört, beziehungsweise gehörte. Schamanische Trance, therapeutische Trance, rituelle Trance, spirituelle Trance, ekstatische Trance. Trance ist auf jeden Fall ein Begriff, um einen veränderten Bewusstseinszustand zu beschreiben. Dr. Christian Rätsch ist Ethnologe und Experte verschiedener staatlicher Institutionen zur Drogenberatung. Er erforscht seit über 20 Jahren schamanische Kulturen, ihren ethnopharmakologischen, ethnomedizinischen und rituellen Gebrauch von Pflanzen. Insbesondere auch Pflanzen, die in diesen Kulturen zur Erzeugung von Trancezuständen verwendet werden. Für die meisten Menschen ist das ein schwammiger Begriff, weil es keine eindeutige Definition dafür bisher gibt. Es gibt Ansätze dazu, dass man Gehirnströme misst, wenn jemand in Trance ist. Aber zu beurteilen, ob jemand in Trance ist, ist praktisch unmöglich. Und deswegen, wenn man keine Trance am eigenen Leib, im eigenen Bewusstsein erlebt hat, kann man es sowieso nicht verstehen. Das ist sehr schade, aber so ist es nun mal. Da es keine eindeutige Definition von Trance gibt, kann man nur versuchen, die diversen Begriffsbestimmungen auf ihren kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Die Einschränkung der gewöhnlichen Sinneswahrnehmung. Das Ausblenden der Realität. Das Wahrnehmen irrealer Dinge. Halluzinationen. Stark reduziertes Erinnerungsvermögen. Extrem gesteigertes Erinnerungsvermögen. Verändertes Zeitempfinden. Die Zeit dehnt sich. Die Zeit steht still. Ein besonderes Gefühl von Kontrolle. Außergewöhnliche Emotionalität. Schmerzunempfindlichkeit. Veränderter Muskeltonus. Wie das Beben von Danashing Tamangs Körper, der auf einem unsichtbaren Pferd zu reiten scheint. Nicht willentlich kontrollierte Bewegungen, wie den sogenannten Carpenter-Effekt, der das Phänomen bezeichnet, dass schon das Denken an eine bestimmte Bewegung die Tendenz zur Ausführung dieser Bewegung auslöst. Eine mögliche Erklärung für Pendeln, Gläserrücken oder das Verhalten von Wünschelruten. Das sind doch zahlreiche sich widersprechende Aussagen. Und um die Verwirrung zu vervollständigen, bezeichnen manche Psychologen die bei Kindern oft zu beobachtende, hochkonzentrierte Versenkung in eine Tätigkeit als leichte Trance. Ist Trance wirklich undefinierbar und unmessbar? Das Einzige, was man messen kann, sind mit Computertomographie erstellte Bilder von einem Gehirn, das sich aufgrund der Einnahme einer psychedelischen Substanz bewusstseinserweiternd zeigt. Das kann man sehr deutlich sehen. Mit dieser Methode sind Trancezustände, die von anderen Menschen beschrieben werden, schwer zu prüfen, weil manchmal diese Zustände nicht so wie bei der hinzugefügten Substanz keine gleichmäßige Wirkung auf das Gehirn zeigen. Die Schwierigkeiten, die wir mit der Definition und Messbarkeit von Trance haben, sind untrennbar mit unserer geistesgeschichtlichen Entwicklung verknüpft. Alles existiert im dreidimensionalen Raum. Alle Materie besteht aus einer Ansammlung atomarer Teilchen. Sie machen die Masse aus und folgen mechanischen Kräften, die ihrerseits festen Gesetzen gehorchen. Jegliches Ereignis ist an eine kausale Ereigniskette gebunden. Das Weltbild, das die Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert etablierten. Es hatte zur Folge, dass die antike animistische Weltsicht eingeordnet wurde als kindisch und naiv. Auch das wissenschaftliche System ist nur eine Interpretation von Wirklichkeit. Selbst die physische Welt, die wir mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen, ist nur eine Interpretation. Hätten wir andere Sinne, würden wir eine andere Welt wahrnehmen. Einst war der Zugang zu anderen Ebenen der Realität und des Bewusstseins mittels der Trance vielen Kulturen nicht nur bekannt. Er wurde gefördert. Und das gilt keineswegs nur für den Animismus indigener Völker, sondern genauso für die christlichen Mystiker des Abendlandes. Und wer sich mit der Kultur der Antike beschäftigt, wird bemerken, dass in der Antike bei den Griechen solche veränderten Bewusstseinszustände gezielt für alle Menschen erfahrbar gemacht werden mussten. Weil zum Beispiel die Athener mussten einmal im Jahr nach Eleusis pilgern, um dort im Telesterion die Einweihung in die Mysterien der Demeter zu erleben. Dazu bekam sie einen Trank, den Kykeon, der höchstwahrscheinlich eine Art Bier mit darin aufgelösten Opium ist, sodass die Menschen am Bewusstsein der Göttin Demeter teilhaben konnten und dadurch die Zeit transzendieren, in einem Zustand waren, in dem Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in einem Punkt zusammenfällt. Und aus diesem Punkt heraus kann man dann die Beziehung zwischen diesen Zeiten erkennen und kann auch erkennen, dass man zwar als Mensch stirbt, aber man keine Angst vor dem Tod braucht, weil das Sein unendlich ist. Veränderte Bewusstseinszustände? Zugänglich für alle? Das war etwas, was monotheistische Schriftreligionen im Allgemeinen, besonders aber das Christentum, gar nicht schätzten. Hinderte es die Kirche doch an der Ausübung von Macht und Kontrolle. Daher hat das Christentum lange gewachsene Kulturen vernichtet und verdrängt. Zuerst in Europa, dann mit den Konquistadoren in Südamerika, in Nordamerika, mit der Kolonialpolitik schließlich weltweit. Die meisten dieser Kulturen sind in ihrem Kern verwandt und können am ehesten unter dem Begriff schamanisch subsumiert werden. Es eint sie die Vorstellung von einer beziehungsreichen, belebten Welt, die nur jenseits der herkömmlichen Alltagswahrnehmung erfahren werden kann. Auch ihre Kosmologie ist ähnlich. Die drei Welten, die obere, die mittlere und die untere Welt und die Weltenachse im Zentrum, die wie eine Radachse die Anbindung an ein größeres Wirkungsgefüge ist, die Verbindung in eine andere Realität. Das Urbild der Weltachse weist frappante Ähnlichkeiten zu unserem wissenschaftlichen Weltbild von heute auf. Noch bis ins 19. Jahrhundert wurde der Begriff Weltachse synonym verwendet zu Erdachse, die Rotationsachse der Erde, die durch den Massenmittelpunkt des Erdkörpers verläuft, die Axis Mundi. Wer diese Kulturen miteinander vergleicht, denkt fast unwillkürlich an C.G. Jungs Lehre von den Archetypen und dem kollektiven Unbewussten. Das Christentum hat für die alten Götter und Wesenheiten einen eigenen Platz in der eigenen Kosmologie. Die Hölle. Dorthin gehören auch die antiken Götter der Griechen und Römer. Insbesondere wenn sie, wie Aphrodite oder Dionysos, für Rausch und Ekstase stehen. Nun, Ekstase ist was völlig anderes als Trance. Das Wort Ekstase kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich übersetzt, also von Ekstasis, außer sich sein. Und für das Wort außer sich sein benutzen wir heute nur das griechische Lehnwort Ekstase, aber früher gab es ein eigenes deutsches Wort dazu, das hieß nämlich Wut. Man sagt heute noch gelegentlich, jemand ist außer sich vor Wut. Da ist noch ein letzter Krümel der Originalbedeutung des Wortes. Weil der ekstatische Gott der Germanen heißt Wotan und das heißt der Wütige. Nicht der Wütende, sondern der Wütige. Und wütig ist jemand, der in Ekstase ist. Trance ist vielleicht eine Art Vorläuferzustand zur Ekstase. Wotan der Wütige, der Allvater der germanischen Mythologie, der Prototyp eines Schamanen. Zwei Raben sitzen auf seinen Schultern und raunen Wotan alles zu, was sie sehen und hören. Sie heißen Hugin und Munin. Sie versorgen ihn mit Informationen aus den anderen Welten. 9 Tage und 9 Nächte hängt Wotan kopfüber am Weltenbaum. Ein kosmologischer Baum, der in 3 Ebenen unterteilt ist. Mit der Heimat der Götter in der Oberwelt, dem Wohnort der Menschen in der mittleren Welt und der Dunkelwelt in der unteren Welt. Der Weltenbaum bedeutet zugleich die Weltenachse. An ihr entlang reist Wotans Bewusstsein in die verschiedenen Welten. Als er zurückkehrt von seiner schamanischen Visionssuche, hat sich ihm das Geheimnis der Runen und der Sprache offenbart. Wotan trinkt aus der Quelle des Riesen Mimir am Fuß des Weltenbaums. Die Quelle birgt Wissen und Weisheit. Doch beides zu erlangen hat seinen Preis. Ein Auge muss Wotan dafür geben. Er reduziert also die Sinneswahrnehmung der alltäglichen Welt und erhält dafür Einsichten in andere Ebenen des Bewusstseins. Mimirs Quelle. Ein halluzinogener Trank, der Trance erzeugt? In Indien und Nepal ist Shiva der Schamanengott. Seine Verehrung ist weit älter als der Hinduismus. Und er hat viele, auch wesentlich ältere Namen. Rudra, der Heulende, oder Pashupati, der Hüter aller Geschöpfe. Als Shiva Nataraja, der ekstatische König der Tänzer, tanzt er das Universum ins Sein. In der einen Hand hält er eine Trommel und diese Trommel bringt den Urklang hervor. Shiva tanzt in jedem Menschenherzen. Sein Tanz bedeutet den Herzschlag, Chidambaram, der heilige Raum des Herzens. Hier ist der Ort des Lebens. Ein neuer Schlag löst den alten ab. Geburt und Leben. Schöpfung, die zugleich Zerstörung ist. Das Geheimnis des Lebens. Andererseits sitzt Shiva auf dem Weltenberg Kailash in tiefster Meditation. Eine Meditation, aus der er die Welt schöpft. Und er ist berauscht von allen möglichen psychoaktiven Pflanzen. Am liebsten aber vom Ganja, Cannabis, wie es auch die Sadhus, die Bettelmönche, die ihr Leben Shiva geweiht haben, rauchen. Um seinen Hals hängt die Schlange Vasuki. Statt zweier Raben flüstert ein König der Schlangen Shiva zu, was in den anderen Welten geschieht. Statt eines Speers wie Wotan trägt er einen Dreizack. Die Ähnlichkeiten zwischen Wotan und Shiva sind so groß, dass viele Forscher annehmen, es handelt sich um Ausprägungen desselben Urbildes. Beide sind Götter der Trance und der Ekstase, reisen in andere Bewusstseinsebenen und kehren zurück. Schamanengötter. Der Ethnologe Christian Rätsch? Schamanen unterscheiden sich von allen Menschen, dass sie, egal wie die veränderten Bewusstseinszustände ausgelöst werden, also meistens wird es pharmakologisch erzeugt, also praktisch alle Schamanen benutzen bewusstseinserweiternde Mittel. Und da können sie aber dank ihrer jahrelangen Ausbildung und ihrem Training mit ihren Lehrern zusammen willentlich steuern, wohin sie reisen. Das heißt, flapsig gesagt, die haben die totale Kontrolle über ihren Trip und wissen vor allen Dingen, wie man zurückkommt. Doch Psychedelika sind keineswegs die einzige Möglichkeit, um einen Trance-Zustand zu erreichen. Dana Shing Tamang. Durch Trommeln wird Trance erzeugt. So reise ich in die mittlere, obere und untere Welt, um die Ursache für das Leiden des Kranken zu finden. Aber nicht nur die Krankheitsursache, sondern auch das geeignete Mittel oder die Methode zur Heilung. Es gibt auch andere Diagnosemöglichkeiten als mit Hilfe der Trommel, etwa die Pulsanalyse. Aber um in Trance zu fallen, verwende ich die Trommel. Neurologische Forschungsergebnisse unterstützen die Hypothese, dass der Gebrauch der Trommel bei Urvölkern in Ritualen und Zeremonien einen spezifischen neurophysiologischen Effekt hat. Dieser ist mit vorübergehender Veränderung der Gehirnströme verbunden und ermöglicht den Zutritt zu erweiterten Bewusstseinszuständen. Entscheidend für eine nicht über psychoaktive Stoffe erzeugte Trance sind kontinuierlich wiederholte Reizmuster. Trommelmusik, Tanzen, Gesänge, Lichtblitze, Mantren. Und genau diese Reizmuster, rhythmische Trance-Musik kombiniert mit visuellen Stimulationen, bedienen sich etwa unsere Diskotheken. Über Rhythmus und Klang erzeugte Trancezustände gehören mittlerweile zum Repertoire etwa von Musiktherapeuten. Studien des Psychologischen Instituts Wien belegen übrigens, dass derart klanginduzierte Trance-Erlebnisse höchst selten zu dem in unserer Kultur so gefürchteten Kontrollverlust führen. Ein kontrollierter Kontrollverlust. Eine hyperwache Fokussierung. Und zugleich entspannte Hingabe an die visionäre Erlebnisflut. Man kann diese Reise zu den anderen Welten kontrollieren. Man kann sie aufsuchen, zurückkehren, wieder hineingehen. Ich nehme dabei durchaus wahr, was im Hier und Jetzt um mich herum geschieht. Ich kann hier mit den Menschen kommunizieren und dann wieder sofort zurück in die Trance gehen. In Nepal können die Schamanen etwas, was wir mit Musik aus einem Kopfhörer vergleichen können. Wenn man sich einen Kopfhörer aufsetzt, dann verschwindet der Geräuschpegel und die Geräusche und die Stimmen und alles aus der normalen Wirklichkeit und wird durch Musik ersetzt. Das ist praktisch so, als wenn das Alltagsbewusstsein durch ein tranceartiges oder ekstatisches Bewusstsein ersetzt wird. Aber die Schamanen können aufgrund ihrer Berufung, ihrer Befähigung, ihrer Begabung, ihrer Ausbildung trotzdem, außer dem, was aus dem Kopfhörer kommt, alles, was drumherum geschieht, auch hören. Ob pharmakologisch oder anders induziert, die Wissenschaft hat natürlich versucht, Beschreibungsmodelle für die Trance zu entwickeln. Zum Beispiel haben David Lewis Williams und Thomas Dawson für die mentalen Zustände ein neurologisches Modell. Die Menschen in Trance beginnen verschiedene geometrische Formen zu sehen, die je nach kulturellem oder religiösem Hintergrund als sinnhafte Symbole aufgefasst werden. Oft erscheinen Strudel oder Tunnel, die die Menschen anzusaugen scheinen. Verschiedene Sinnesreize verschmelzen. Es entsteht der Eindruck, den eigenen Körper zu verlassen. Das wird meist als das Eintreten in eine andere Wirklichkeitsebene empfunden, als ein Schritt ins Jenseits. In die Welt der Geister. Dinge scheinen ihre Größe zu verändern. Häufig werden Tiere gesehen oder man glaubt, sich selbst in ein Tier zu verwandeln. Man glaubt, zu schweben oder zu schwimmen. Wahrnehmungen, die in erster Linie mit Veränderungen in einem Amygdala genannten Gehirnareal zusammenhängen, das auch für die Orientierung im Raum sowie für das Empfinden von Angst und Aggression zuständig ist. All das weist frappante Ähnlichkeiten auf mit den Beschreibungen schamanischer Trance-Reisen. Die Verwandlung in oder das Wahrnehmen von Tieren im Trance-Zustand erinnert natürlich an die Verbündeten der Schamanen in Tiergestalt, denen sie in der anderen Wirklichkeit begegnen. Das Ganze ist so, wie wer keinen Orgasmus kennt, dem kann man auch nichts erzählen darüber. Es ist unmöglich. Es geht nur durch das eigene Erlebnis, kann man etwas davon verstehen und lernen. Du lebst in einem vorgefertigten Universum, nicht wahr? Deine Kultur und deine Erziehung hat es dir aufgezwungen. Glaubst du wirklich, dass es sich dabei um deine eigene Gedankenwelt handelt? Bei den in Trance reisenden Schamanen finden sich Vorstellungen eines Universums, in dem alles miteinander verbunden ist. Ein gigantisches Zeichensystem? Die Trance ist der erste Schritt, dieses System zu entschlüsseln. Das kann man aber nur, wenn man einige seiner liebgewordenen Vorstellungen und Glaubensinhalte über Bord wirft. Und das zu tun, ist für die meisten Menschen sowieso undenkbar und auch nicht gewollt. Muster unseres Denkens, unseres Fühlens, unserer Kultur abwerfen, wie einen alten Handschuh von den Fingern ziehen? Die Welt, so wie wir sie zu kennen glauben, ist nur ein unglaublich kleines Fragment der Wirklichkeit. Nicht mehr als ein Kräuseln auf dem Ozean der Realität. Frank Halbach über Trance und das Reisen in andere Ebenen der Realität. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast. Regie führte Frank Halbach. In der Technik war Daniela Röder. Es sprachen Laura Mehr, Rainer Buck und Christian Baumann. Redaktion Bernhard Kastner.